fürchtete er, sich die Hand zu verbrennen. »Ich verspreche dir, niemand wird sie anrühren«, sagte er. Aragorn zögerte. »Ich bin nicht gewillt«, sagte er, »mein Schwert Anduril abzulegen oder es irgendeinem anderen Menschen auszuhändigen.« »Doch so will es Theoden«, sagte Hammer. »Mir ist nicht klar, dass Theoden, Tengels Sohn, seinen Willen haben kann, wo Aragorn, Arathorns Sohn, der Erbe Elendils von Gondor, es anders will.« »Dies ist Theodens Haus, nicht Aragorns. Und wäre Aragorn auch König von Gondor auf Denethors Sitz«, sagte Hammer, trat rasch vor die Tür und versperrte den Weg. Das Schwert in seiner Hand war nun mit der Spitze auf die Fremden gerichtet. »Dies ist müßiges Gerede«, sagte Gandalf. »Unnötig ist, was Theoden verlangt, doch sinnlos es abzulehnen. In der eigenen Halle hat ein König seinen Willen, wie dumm oder klug auch immer.« »Gewiss«, sagte Aragorn, »und selbst in jeder Holzfällerhütte würde ich tun, was der Hausherr befiehlt, trüge ich irgendein anderes Schwert als Anduril.« »Wie immer es heißen mag«, sagte Hammer, »du musst es hier niederlegen, wenn du es nicht allein mit allen Männern von Edoras aufnehmen willst.« »Nicht allein«, sagte Gimli, prüfte die Schneide seiner Axt mit den Fingern und blickte finster zu dem Wächter auf, als nähme er an einem jungen Baum Maß, den er zu fällen gedachte. »Nicht allein!« »Schluss damit«, sagte Gandalf. »Wir sind alle Freunde hier, oder sollten es sein. Denn Mordors Hohnlachen wird unser Lohn sein, wenn wir streiten. Mein Vorhaben drängt. Hier jedenfalls hast du mein Schwert, guter Hammer. Behüte es gut. Glamdring heißt es, denn es ist alte elbische Arbeit. Nun lass mich durch. Komm, Aragorn.« Langsam schnallte Aragorn sein Schwert vom Gürtel ab und lehnte es eigenhändig gegen die Wand. »Hier stelle ich es hin«, sagte er, »doch befehle ich dir, es weder zu berühren, noch von irgendeinem anderen berühren zu lassen. In dieser elbischen Scheide steckt das zerbrochene Schwert, das neu geschmiedet war. Telchar schuf es in den Tiefen der Zeit. Tod jedem, der nicht Elendils Erbe ist, wenn er Elendils Schwert zieht.« Betrachtete Aragorn staunend. »Du scheinst auf den Schwingen eines Liedes aus vergessenen Tagen zu kommen«, sagte er. »Es soll sein, wie du befiehlst, Herr.« »Gut«, sagte Gimli, »wenn Anduril hier bleibt, ist meine Axt nicht in schlechter Gesellschaft.« Und er legte sie zu Boden. »Bist du nun zufrieden? Dann lass uns hineingehen und mit deinem König sprechen.« Der Wächter zögerte noch immer. »Deinen Stab«, sagte er zu Gandalf. »Verzeih, aber auch der muss vor der Tür bleiben.« »Narrheit«, sagte Gandalf, »Vorsicht ist eines, Ungezogenheit etwas anderes. Ich bin ein alter Mann, wenn ich mich beim Gehen nicht auf meinen Stock stützen kann, dann bleibe ich hier draußen sitzen, bis es Theoden beliebt, selber herausgehumpelt zu kommen, um mit mir zu sprechen.« Aragorn lachte. »So hat jeder etwas, das ihm zu teuer ist, als dass er es einem anderen anvertrauen möchte. Doch willst du einen alten Mann seiner Krücke berauben? Komm, lass uns endlich ein.« »Der Stab in der Hand eines Zauberers ist vielleicht nicht nur eine Krücke seines Alters«, sagte Hammer. Er sah sich den Eschenstock genau an, auf den Gandalf sich stützte. »Doch im Zweifel verlässt sich der Ehrenmann auf sein eigenes Urteil. Ich glaube, dass ihr Freunde seid, die Achtung verdienen und keine bösen Absichten hegen. Ihr könnt eintreten.« Die Wachen hoben die schweren Riegel auf und schoben die in ihren großen Angeln knarrenden Türflügel langsam nach innen. Die Gefährten traten ein. Nach der frischen, klaren Luft auf dem Hügel kam es ihnen drinnen dunkel und warm vor. Schatten und Zwielicht erfüllten die lange, breite Halle, und das hohe Dach ruhte auf mächtigen Säulen. Doch hier und da fielen durch die Fenster an der Ostseite, dicht unter der tief herabreichenden Dachtraufe, schimmernde Bündel von Sonnenstrahlen herein. Durch den Rauchabzug im Dach, über den dünnen, ausströmenden Rauchsträhnen, sah man den blassblauen Himmel. Als ihre Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, bemerkten sie, dass der Boden mit Steinen in vielen Farben gepflastert war. Runenzeilen verschränkten sich unter ihren Füßen mit seltsamen Bildern und Mustern. Nun sahen sie auch, dass die Säulen reich verziert waren, in matt glänzendem Gold und anderen, nur halb erkennbaren Farben. Die Wände waren mit vielen gewebten Tüchern behangen, und über ihre weiten Flächen schritten Gestalten aus alten Sagen, manche im Lauf der Jahre verblasst, manche im Dunkeln nicht zu erkennen. Auf eine jedoch fiel das Sonnenlicht, ein junger Mann auf einem weißen Pferd. Er stieß in ein großes Horn, und sein strohblondes Haar flatterte im Wind. Das Pferd hatte den Kopf hoch erhoben, die Nüstern rot und geweitet, es schien zu wiehern und von fern schon die Schlacht zu wittern. Schäumendes Wasser, grün und weiß, spritzte und strudelte ihm um die Knie. »Seht dort«, sagte Aragorn, »Eol der Junge, wie er aus dem Norden zur Schlacht auf der Ebene des Celebrant ritt.« An dem hellen Holzfeuer vorüber, das auf dem langen Herd in der Mitte der Halle brannte. Dann blieben sie stehen. Am anderen Ende des Hauses, hinter dem Herd, mit der Front nach Norden und zur Tür hin, war ein Podest, zu dem drei Stufen hinaufführten, und in der Mitte dieses erhöhten Platzes stand ein großer, vergoldeter Sessel. Darin saß ein Mann, vom Alter so gebeugt, dass er kaum größer als ein Zwerg zu sein schien. Doch sein weißes Haar war lang und voll und fiel in dicken Flechten unter einem schmalen goldenen Stirnreif herab. Mitten auf der Stirn leuchtete ein weißer Diamant. Sein Bart lag wie eine Schneewehe auf seinen Knien, doch in seinen Augen stand noch ein heller Funken, der aufblinkte, als er den Besuchern entgegensah. Hinter seinem Sessel stand eine in Weiß gekleidete Frau, und auf den Stufen zu seinen Füßen saß ein Mann von dürrer Gestalt, mit bleichem, klugem Gesicht und schwerliedrigen Augen. Alle schwiegen. Der alte Mann rührte sich nicht in seinem Sessel. Endlich nahm Gandalf das Wort. »Seid gegrüßt, Theoden, Tengels Sohn. Ich bin zurückgekehrt, denn seht nur, der Sturm zieht herauf, und alle Freunde sollen sich nun zusammenfinden, damit nicht jeder einzeln vernichtet werde.« Langsam stand der alte Mann auf, wobei er sich schwer auf einen kurzen, schwarzen Stock mit weißem, beinernen Griff stützte, und nun sahen die Besucher, dass er, obwohl gebeugt, noch immer stattlich war und in seiner Jugend einmal eine prächtige Erscheinung gewesen sein musste. »Ich grüße dich«, sagte er, »und vielleicht erwartest du, dass ich dich willkommen heiße. Aber um die Wahrheit zu sagen, dich zu empfangen, ist mir eine zweifelhafte Freude, Meister Gandalf. Immer bist du ein Unglücksbote gewesen. Die Sorgen folgen dir wie die Krähen, und je öfter du kommst, desto schlimmer wird es. Ich will dir nichts vormachen. Als ich hörte, dass Schattenfell reiterlos zu uns zurückgefunden hatte, freute ich mich über das heimgekehrte Pferd, aber mehr noch über das Fernbleiben des Reiters. Und als er mir die Nachricht brachte, du hättest endlich deine letzte Fahrt angetreten, habe ich nicht getrauert. Doch Nachrichten aus der Ferne sind selten wahr, und da bist du schon wieder. Und wieder bringst du schlimmeres Unheil als zuvor, wie man ja erwarten konnte. Warum sollte ich dich willkommen heißen, Gandalf Sturmkrähe? Das sage mir.« Langsam setzte er sich wieder auf seinen Sessel. »Wahr sprecht ihr, Gebieter«, sagte der bleiche Mensch, der auf den Stufen zum Podest saß. »Keine 5 Tage sind vergangen, seit die bittere Nachricht kam, dass euer Sohn Theodred an den Westmarken gefallen ist, eure rechte Hand, der zweite Marschall der Mark. Auf Eomer ist kein Verlass. Wenige Mannen nur wären hier geblieben, um eure Mauern zu verteidigen, hätte er zu bestimmen gehabt. Und eben jetzt erfahren wir aus Gondor, dass der dunkle Herrscher im Osten sich regt. Das ist die Stunde, zu der dieser Wanderer hier einzukehren für richtig hält.« »Ja, warum sollten wir dich willkommen heißen, Meister Sturmkrähe?« »Lathspell nenne ich dich, schlechte Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist kein gern gesehener Gast, sagt man.« Er lachte grimmig und hob für einen Moment die schweren Lider, um den Fremden einen finsteren Blick zu schenken. Du giltst für gescheit, Freund Schlangenzunge. Und ohne Zweifel bist du deinem Herrn eine wertvolle Stütze, sagte Gandalf leise. Doch wer schlechte Nachrichten bringt, kann zweierlei sein. Einer, der Böses bewirkt, oder einer, der das Gute auf sich beruhen lässt und nur in Zeiten der Not kommt, um Hilfe zu leisten. »So, so«, sagte Schlangenzunge, »aber ich kenne noch eine dritte Art. Knochenpicker, Unberufene, die anderer Menschen Kummer aufrühren. Aasvögel, die am Krieg fett werden. Was für Hilfe hast du je gebracht, Sturmkrähe? Und was für Hilfe bringst du jetzt? Von uns hast du Hilfe erbeten, als du letztes Mal hier warst. Irgendein Pferd, befahl mein Herr, solltest du dir nehmen und verschwinden. Und zu unser aller Entsetzen hattest du die Unverschämtheit, Schattenfell zu nehmen. Meinen Herrn hat der Verlust tief bekümmert. Doch manchen schien es, dass der Preis nicht zu hoch sei, um dich möglichst schnell außer Landes zu schaffen. Und auf dasselbe, denk ich, wird es wohl auch jetzt wieder hinauslaufen. Hilfe erbitten wirst du und nicht gewähren. Bringst du Mannen mit? Bringst du Pferde, Schwerter, Speere? Das würde ich Hilfe nennen. Das ist, woran es uns nun fehlt. Aber wen hast du da an den Rockschößen? Drei Landstreicher in Grau. Und du selbst bist der zerlumpteste von diesen vier Bettlern. Höflichkeit scheint in eurer Halle in letzter Zeit nicht mehr viel zu gelten, Theoden, Tengels Sohn, sagte Gandalf. Hat euch der Bote vom Tor nicht die Namen meiner Gefährten gemeldet? Selten hat ein König von Rohan drei solche Gäste empfangen. Waffen haben sie vor deiner Tür abgelegt, die viele sterbliche Mannen selbst von den stärksten wert sind. Grau sind ihre Gewänder, denn die Elben haben sie ihnen gegeben. Und so sind sie unter großen Gefahren bis in deine Halle gelangt. Also stimmt es, was Eomer berichtete, dass ihr mit der Hexe vom goldenen Wald unter einer Decke steckt, sagte Schlangenzunge. Kein Wunder. In Dwimordene wurden schon immer Ränke gespannt. Aber dann spürte er Gandalfs Hand fest auf seiner Schulter, und er blieb wie versteinert stehen. O Dwimordene, o Lorien, selten betreten von Sterblichen, wenige Menschen bekamen dein Licht, das immer leuchtende, je zu Gesicht. Galadriel, Galadriel, klar ist das Wasser in deinem Quell, weiß der Stern in weißer Hand, schöner noch sind Laub und Land in Dwimordene, in Lorien, als die Gedanken der Sterblichen. So sang Gandalf leise vor sich hin. Und dann plötzlich wurde er ein anderer. Den zerlumpten Umhang abwerfend, richtete er sich hoch auf, nicht mehr auf seinen Stock gestützt, und sprach mit klarer, kalter Stimme: »Der kluge Mann sagt nur, was er weiß, Grima, Galmots Sohn. Geschrumpft ist dein Schlangenverstand. Darum schweige nun still und lass die gespaltene Zunge hinter den Zähnen. Ich bin nicht durch Feuer und Tod gegangen, um mit einem Dienstboten dumme Sprüche zu wechseln, bis der Blitz einschlägt.« Er hob seinen Stab, Donner grollte. Das Sonnenlicht vor den östlichen Fenstern erlosch. In der ganzen Halle wurde es finster wie die Nacht. Das Herdfeuer fiel zu glimmender Asche zusammen. Nur Gandalf war noch zu sehen, weiß und hoch aufragend vor dem schwarzen Herd. In der Dunkelheit hörten sie Schlangenzunge zischen: »Hab ich euch nicht geraten, Gebieter, ihn seinen Stab nicht mitbringen zu lassen? Hama, dieser Trottel, hat uns verraten.« Blendendes Licht flammte auf, als wäre ein Blitz durchs Dach geschlagen. Dann war alles still. Schlangenzunge lag flach auf dem Bauch. »Wollt ihr mich nun anhören, Theoden, Tengels Sohn?« sagte Gandalf. »Braucht ihr Hilfe?« Er hob den Stab und deutete auf eines der hohen Fenster. Dort schien die Dunkelheit sich zu zerstreuen, und durch die Öffnung war hoch oben ein Stück blauer Himmel zu sehen. »Nicht alles ist dunkel. Fasset Mut, Herr der Mark, denn bessere Hilfe werdet ihr nicht finden. Keinen Rat weiß ich für die Verzweifelnden, doch euch könnte ich Rat geben, und einiges hätte ich euch zu sagen. Wollt ihr es hören?« »Es ist nicht für alle Ohren bestimmt. Ich bitte euch, kommt vor die Tür und schaut um euch. Allzu lange habt ihr im Dunkeln gesessen und entstellten Berichten und trügerischen Einflüsterungen vertraut. Langsam erhob sich Théoden aus seinem Sessel. Ein schwaches Licht verbreitete sich wieder in der Halle. Schnell trat die weißgekleidete Frau dem König zur Seite und nahm seinen Arm. Mit unsicheren Schritten kam der alte Mann die Stufen herab und ging langsam durch die Halle. Schlangenzunge blieb auf dem Boden liegen. Sie kamen zur Tür, und Gandalf klopfte an. »Macht auf«, rief er, »der Herr der Mark kommt heraus.« Öffneten sich, und die frische Luft schlug ihnen entgegen. Draußen auf dem Hügel war es windig. »Schick deine Wachen die Treppe hinunter«, sagte Gandalf, »und du, hohe Frau, lass ihn eine Weile mit mir allein. Ich werde für ihn sorgen.« »Geh, Eowyn, Schwestertochter«, sagte der alte König, »die Zeit der Furchtsamkeit ist vorüber.« Die Frau wandte sich um und ging langsam ins Haus. Von der Türschwelle blickte sie noch einmal zurück. Ernst und nachdenklich schaute sie den König an, kühles Mitleid in den Augen. Sehr schön war ihr Gesicht, das lange Haar wie eine goldgelbe Woge. Groß und schlank in ihrem weißen Gewand mit silbernem Gürtel schien sie stark und streng zu sein, eine Tochter von Königen. So sah Aragorn sie zum ersten Mal am helllichten Tag, Eowyn, die Nichte des Königs. Und er fand sie schön, schön, aber kalt wie ein Frühlingsmorgen und noch nicht zur vollen Weiblichkeit erblüht. Und er fiel nun seinerseits ihr ins Auge, der hohe und hagere Erbe der alten Könige, durch viele Winter gereift und unter dem grauen Mantel eine Kraft bergend, die sie spürte. Einen Moment blieb sie wie erstarrt stehen, dann drehte sie sich rasch um und verschwand. »Nun schaut hinaus in euer Land, Herr«, sagte Gandalf. »Atmet wieder frei.« Vom Vorhof auf der hohen Terrasse sahen sie weit über die grünen Wiesen von Rohan, jenseits des Bachs, bis in die graue Ferne. Vorhänge von windgepeitschtem Regen fielen schräg herab. Über ihnen und im Westen war der Himmel dunkel von Gewitterwolken, und Blitze flackerten um ferne verhüllte Berggipfel. Doch der Wind hatte auf Nord gedreht, und schon wurde das Gewitter, das von Osten heraufgezogen war, nach Süden zum Meer hingetrieben. Durch einen Riss in den Wolken brach plötzlich ein Sonnenstrahl. Der herabströmende Regen glänzte wie Silber, und in der Ferne sah man den Fluss schimmern wie Glas. »Hier ist es nicht so dunkel«, sagte Théoden. »Nein«, sagte Gandalf. »Und hier lastet auch das Alter nicht so schwer auf euren Schultern, wie manche euch glauben machen.« »Werft doch die Krücke fort.« Aus der Hand des Königs fiel der schwarze Stock klappernd aufs Pflaster. Théoden richtete sich auf, reckte sich, langsam wie einer, der bei langer gebückter Arbeit steif im Kreuz geworden ist. Nun stand er groß und gerade da, und mit seinen blauen Augen blickte er zum sich lichtenden Himmel auf. »Dunkle Träume hatte ich in letzter Zeit«, sagte er. »Aber nun fühle ich mich wie neu erweckt. Jetzt wünschte ich, du wärest früher gekommen, Gandalf, denn ich fürchte, nun ist es zu spät, und du wirst nur noch die letzten Tage meines Hauses mit ansehen. Nicht lange wird die hohe Halle mehr stehen, die einst Brego, Eols Sohn, erbaut hat. Feuer wird den Thron verzehren.« »Was ist zu tun?« »Vieles«, sagte Gandalf, »aber schickt zuerst nach Eomer. Vermute ich richtig, dass ihr ihn gefangen haltet? Auf Anraten Grimas, den alle außer euch nur Schlangenzunge nennen?« »Richtig«, sagte Théoden, »er hatte meine Befehle missachtet und in meiner Halle Grima mit dem Tod bedroht.« »Ein Mann kann zwar euch treu ergeben sein, nicht aber Grima und seinen Plänen«, sagte Gandalf. »Wohl möglich. Ich will tun, was du verlangst. Rufe mir Hammer herbei. Als Türhüter hat er versagt, soll er nun Laufbursche werden.« »Der Schuldige soll den Schuldigen vor Gericht bringen«, sagte Théoden in grimmigem Ton, doch sah er Gandalf dabei an und lächelte. Und mit diesem Lächeln verschwanden etliche Sorgenfalten aus seinem Gesicht, und kehrten nicht wieder. Mit seinem Auftrag fortgeschickt worden war, geleitete Gandalf den König zu einer der steinernen Bänke und ließ sich selbst zu seinen Füßen auf der obersten Treppenstufe nieder. Aragorn und die Gefährten standen nahe bei. »Jetzt ist keine Zeit, euch alles zu berichten, was ihr wissen solltet«, sagte Gandalf, »doch wenn mich die Hoffnung nicht trügt, so werde ich bald die Gelegenheit haben, es näher zu erklären. Glaubt mir, ihr seid in einer größeren Gefahr, als selbst Schlangenzunges List euch träumen machte. Aber seht nun, jetzt träumt ihr nicht mehr, und ihr seid am Leben. Gondor und Rohan stehen nicht allein. Der Feind ist unermesslich viel stärker als wir. Doch wir haben eine Hoffnung, an die er nicht gedacht hat.« Gandalf sprach nun sehr schnell mit leiser Stimme, so dass niemand außer dem König hörte, was er sagte. Aber je länger er sprach, desto heller leuchteten Theodens Augen. Und endlich erhob sich der König in seiner ganzen Größe, und auch Gandalf stand auf, und zusammen schauten sie von der hohen Terrasse nach Osten. »Wahrlich«, sagte Gandalf nun laut und klar vernehmlich, »dort liegt unsere Hoffnung, am Sitz unserer größten Gefahr. Unser Schicksal hängt an einem Faden, doch bleibt uns Hoffnung, wenn wir nur für kurze Zeit noch unbesiegt standhalten können.« Auch die anderen blickten nun nach Osten. Über viele Meilen Land sahen sie hin, soweit das Auge reichte, und ihre Gedanken, von Furcht und Hoffnung getragen, reichten noch weiter bis über die dunklen Berge und ins Land des Schattens. Wo war der Ringträger jetzt? Wie dünn war doch der Faden, an dem ihr Schicksal hing? Legolas, als er seine weitsehenden Augen anstrengte, glaubte, ein weißes Fünkchen zu sehen, vielleicht eine Zinne des fernen Wachtturms im Sonnenschein. Und noch ferner, endlos weit von ihnen und dennoch gegenwärtig wie eine augenblicklich drohende Gefahr, sah er eine winzige Flammenzunge. Langsam setzte Theoden sich wieder, als wollte Müdigkeit, wider Gandalfs Willen, ihn immer noch übermannen. Er drehte sich um und betrachtete sein prächtiges Haus. »Ach«, sagte er, »warum müssen mir in meinem Alter statt der wohlverdienten Ruhe so schlimme Tage zuteil werden? Ach, warum musste der tapfere Boromir sterben? Die Jungen gehen zugrunde, und die alten Ausgetrockneten schleppen sich weiter.« Er umklammerte seine Knie mit den runzligen Händen. »Eure Hand würde sich ihrer alten Stärke besser entsinnen, wenn sie ein Schwertheft umschlösse«, sagte Gandalf. Theoden stand auf und tastete an seiner Hüfte, doch kein Schwert hing dort am Gürtel. »Wo hat Grima es nur verstaut?« murmelte er leise. »Nehmt dieses, Gebieter«, sagte eine klare Stimme. »Es stand euch stets zu Diensten.« Zwei Männer waren leise die Treppe heraufgekommen und standen nun wenige Stufen unterhalb der Terrasse. Eomer war der eine. Auf dem Kopf trug er keinen Helm und vor der Brust keinen Harnisch, aber in der Hand hielt er ein blankes Schwert. Niederkniend bot er dem König das Heft dar. »Woher hast du es?« sagte Theoden streng. Er wandte sich Eomer zu, und mit Erstaunen sahen die Männer, wie er nun stolz und aufrecht vor ihnen stand. Wo war der gebrechliche Greis geblieben, der eben noch in seinem Sessel gekauert oder sich auf seinen Stock gestützt hatte? »Ich habe es ihm gegeben, Gebieter«, sagte Hama zitternd. »Ich glaubte, verstanden zu haben, dass Eomer freizulassen sei. In meiner Herzensfreude habe ich vielleicht geirrt, doch da er wieder frei war und ein Marschall der Mark ist, brachte ich ihm sein Schwert, wie er es verlangte.« »Um es euch zu Füßen zu legen, mein König«, sagte Eomer. Denn schweigend auf Eomer hinab, der immer noch vor ihm kniete. Keiner von beiden rührte sich. »Wollt ihr das Schwert nicht nehmen?« sagte Gandalf. Langsam streckte Theoden die Hand aus. Als seine Finger sich um das Heft schlossen, schien es den nah beistehenden, als kehrten Kraft und Festigkeit in seinen Arm zurück. Dann hob er die blitzende Waffe und ließ sie durch die Luft sausen. Er stieß einen lauten Schrei aus. Dann mit klarer, weittragender Stimme rief er in der Sprache von Rohan das Volk zu den Waffen. »Reiter von Rohan, rüstet zum Kampfe! Untaten drohen dunkel im Osten! Hengst sei gesattelt, Horn erschalle! Auf, Eorlingas!« Die Wachen, die glaubten, dass er sie rufe, kamen die Treppe heraufgeeilt. Mit Erstaunen betrachteten sie ihren König. Dann zogen sie wie ein Mann ihre Schwerter und legten sie ihm zu Füßen. »Gebiete uns«, sagten sie. »Vestu Theoden Hal«, rief Eomer, »welche Freude, euch wieder so zu sehen, wie wir euch kennen. Nie wieder soll einer sagen, Gandalf, du brächtest nur Unglück.« »Nimm dein Schwert zurück, Schwestersohn Eomer«, sagte der König. »Hammer, geh und hole mein eigenes. Grima hat es in Verwahrung. Ihn bring auch mit.« »Nun, Gandalf, Rat, hast du gesagt, könntest du geben, wenn ich ihn anhören wolle. Welches ist dein Rat?« »Ihr habt ihn schon angenommen«, antwortete Gandalf. »Schenkt euer Vertrauen, Eomer, und nicht einem Mann von unredlichem Sinn. Streift Furcht und Wehleid ab. Tut, was zunächst zu tun ist. Schickt sogleich alle berittenen Mannen nach Westen, wie Eomer geraten hat. Als erstes müssen wir der Bedrohung durch Saruman ein Ende machen, solange noch Zeit ist. Wenn das misslingt, fallen wir. Siegen wir, gehen wir an die nächste Aufgabe heran. Unterdessen lasst alle, die zurückbleiben, die Frauen, Kinder und alten Leute, sich in eure Fluchtburgen in den Bergen zurückziehen. Wurden sie nicht eigens für schlimme Tage wie diese angelegt? Vorräte sollen sie mitnehmen, aber ohne Verzug aufbrechen und sich nicht mit Schätzen, ob großen oder kleinen, beladen. Ihr Leben steht auf dem Spiel.« »Gut finde ich jetzt deinen Rat«, sagte Theoden. »All mein Volk soll sich bereit machen. Ihr aber, meine Gäste, mit Recht sagtest du, Gandalf, dass die guten Sitten in meiner Halle in letzter Zeit etwas zu kurz kommen. Ihr seid die Nacht hindurchgeritten, und nun wird es bald Mittag. Weder geschlafen habt ihr noch gespeist. Ein Gästehaus soll euch bereitet werden. Dort könnt ihr schlafen, wenn ihr gegessen habt.« »Nein, Herr«, sagte Aragorn, »noch gibt es keine Rast für die Müden. Die Männer von Rohan müssen heute schon abreiten, und wir reiten mit ihnen, mit Axt, Schwert und Bogen. Wir haben unsere Waffen nicht mitgebracht, um sie bei euch an die Mauer zu lehnen, Herr der Mark. Und Eomer habe ich versprochen, dass mein Schwert und seines Seite an Seite fechten werden.« »Nun ist wahrhaftig Hoffnung auf den Sieg«, sagte Eomer. »Hoffnung, ja«, sagte Gandalf. »Aber Isengard ist stark, und andere Gefahren kommen immer näher. Säumt nicht, Theoden, wenn wir fort sind. Führt euer Volk schleunigst in die Festung Dunark, in den Bergen.« »Nein, Gandalf«, sagte der König, »du unterschätzt die eigene Heilkunst. Ich gehe nicht mit den Alten und Kranken. Ich ziehe selbst in den Krieg und will, wenn es sein muss, in vorderster Schlachtreihe fallen. Dann werde ich ruhiger schlafen.« »So wird selbst die Niederlage Rohans ein Heldenlied wert sein«, sagte Aragorn. Die Bewaffneten, die dabei standen, schlugen an ihre Schilde und riefen, »Der Herr der Mark reitet in den Krieg! Auf, Eorlingas!« »Doch dürfen die Zurückbleibenden nicht ohne Waffen und ohne Obhut sein«, sagte Gandalf. »Wer soll sie an eurer Stadt leiten und regieren?« »Das will ich noch bedenken, ehe ich aufbreche«, sagte Theoden. »Da kommt mein Ratgeber.« Hammer wieder aus der Halle, hinter ihm, mit eingezogenem Kopf zwischen zwei anderen Männern, kam Grima, die Schlangenzunge, aschfahl im Gesicht, die Augen fast zugekniffen gegen das Sonnenlicht. Hammer kniete nieder und reichte Theoden ein langes Schwert in einer Scheide mit goldenen Schnallen und grünen Edelsteinen. »Hier ist Herugrim, Herr, eure alte Klinge«, sagte er. »Sie fand sich in seiner Truhe. Es widerstrebte ihm sehr, die Schlüssel herzugeben. Noch vieles lag darin, was andere Männer vermissen.« »Du lügst«, sagte Schlangenzunge. »Und dieses Schwert hat dein Herr selbst mir in Verwahrung gegeben.« »Und nun verlangt er es zurück«, sagte Theoden. »Missfällt dir das?« »Ganz gewiss nicht, Gebieter«, sagte Schlangenzunge. »So gut ich nur kann, sorge ich für euch und euren Besitz. Doch schont euch und überanstrengt nicht eure Kräfte. Lasst andere sich mit diesen ungebetenen Gästen befassen. Das Mittagsmahl wird gleich aufgetragen. Wollt ihr euch nicht zur Tafel begeben?« »Das will ich«, sagte Theoden. »Und lasst auch für meine Gäste an meiner Seite auftragen. Das Heer reitet heute noch ab. Schickt die Herolde aus. Alle sind aufzurufen, die in der Nähe wohnen. Jeder Mann und jeder waffenfähige Bursche, jeder, der ein Pferd hat, soll zur zweiten Stunde nach Mittag am Tor und im Sattel sein.« »O gütiger Herr«, rief Schlangenzunge, »es ist, wie ich befürchtet habe. Dieser Zauberer hat euch behext. Soll denn niemand dableiben, um die goldene Halle eurer Väter und all eure Schätze zu verteidigen? Niemand, um den Herrn der Mark zu behüten?« »Wenn das Behexung ist«, sagte Theoden, »dann scheint sie mir heilsamer als deine Medizin zu sein.